1. Jahwe berief Mose und sprach vom Offenbarungszelt aus zu ihm, im Anweisungen zu geben. 2. Befahl Mose, den Israeliten mitzuteilen, dass, wenn jemand Jahwe ein Opfer darbringen mochte, dieses Opfer aus Rinden oder Kleinvieh stammen muss. 3. Bestet die Opfergabe aus einem Rinderbrandopfer, so muster darbringend ein mannliches, fellloses Tier wählen und es vor den Eingang des Offenbarungszeltes bringen, damit es von Jahwe angenommen wird. 4. Anschließend soll er sein Hand auf den Kopf des Brandopfers legen, dies dient dazu, die Name des Opfers durch Jahwe zu sichern und sooner für ihn zu erwirken. 5. Danach soll das Jungrind vor Jahwe geschlachtet werden, die Priester, Aaron's Sohn, sind dafür zuständig, das Blut zu sammeln und es ringsummen den Alter zu sprengen, der sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes befindet. 6. Anschließend muss das Brandopfer gehortet und in sein einzelnen Teils erlegt werden. 7. Die Priester, Aaron's Sohn, sollen daraufhin für auf dem Alter entzünden und Holzscheit darüber schickten. 8. Danach sollen die Priester dies erlegten stuck, den Kopf und das Fettordnungsgemaß auf den Holzscheiten über dem Führer auf dem Alter anordnen. 9. Die Eingeweide und Beine müssen jedoch mit Wasser gewaschen werden, bevor der Priester das gesamte Opfer auf dem Alter als Brandopfer verbrennt, welches für Jahwe einen Wohlfühlenden Geruch darstellt. 10. Wenn die Opfergabe für ein Brandopfer aus Kleinvieh, also Lammen oder Ziegen, stammt, muss ebenfalls ein mannliches, fellloses Tier ausgewählt werden. 11. Dieses Tier soll auf der Nordseite des Alters vor Jahwe geschlachtet werden, wobei die Priester, Aaron's Sohn, das Blut ringsummen den Alter sprengen müssen. 12. Anschließend soll das Tier erlegt werden, und der Priester hat die Aufgabe, die Tail zusammen mit dem Kopf und dem Fett auf den Holzscheiten über dem Führer auf dem Alter zu platzieren. 13. Die Eingeweide und Beine sind mit Wasser zu waschen, danach soll der Priester das gesamte Opfer darbringen und es auf dem Alter verbrennen, das ein Brandopfer und ein Jahwe wohlfühliges Führeropfer ist. 14. Falls die Opfergabe für Jahwe ein Geflügelbrandopfer sein soll, muss der darbringen Turteltauben oder Jungtauben als Opfertier auswählen. 15. Der Priester soll das Geflügel zum Alter bringen, in den Kopf einnicken und es auf dem Alter verbrennen, das Blut hingen müssen die Wand des Alters gepresst werden. 16. Den Kropfen die Federn soll er entfernen und ostlich des Alters auf den Aschenhaufen werfen. 17. Danach soll er die Flügel des Vogels einreißen, wann sie jedoch vollständig abzutrennen. Der Priester verbrennt es anschließend auf den Holzscheiten über dem Führer auf dem Alter, das ein Brandopfer und ein Jahwe wohlfühliges Führopfer ist.